ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 124 mit Dune Eddy, Tommy Emanuel und Jack Pearson, Chuck Berry, Julian Lasch, Georg Dubowski, The Four Tops, David T. Walker, The Shadows, Molly Miller, Clifford Gibson, Earl Hooker, Johnny Hyland, Kenny Vaughan, Dennis Coffey und Albert Lee. Thank you. 40 Miles of Bad Road in zweifacher Ausführung und das in recht unterschiedlicher Weise von zwei sehr unterschiedlichen Gitarristen. Zuerst die Coverversion von einem sehr vielseitigen Gitarristen aus Großbritannien, Albert Lee. Albert Lee, Jahrgang 1943, wuchs als Mitglied einer Roma-Familie in London auf und begann bereits mit 7 Jahren Klavier zu spielen, erhielt von seinem Vater, einem Profimusiker, formalen Pianounterricht. Irgendwann so um 1957/58 schwappte dann der Rock'n'Roll von den USA nach Großbritannien herüber und erfasste den pubertierenden Albert Lee, was zur Folge hatte, dass dieser vom Piano zur Gitarre wechselte. Obwohl Albert Lees erstes größeres Profi-Engagement bei Chris Farlows Thunderbirds war und dort die Rhythm and Blues and Soul-Variante des Rock'n'Roll angesagt war, faszinierte und prägte Lee eher Rockabilly- und Country-Musik und dort die Gitarristen wie Grady Martin, Scotty Moore, dem Gitarristen von Elvis Presley, Cliff Gallop, dem Gitarristen von Gene Vincent oder James Burton, der Gitarrist von Ricky Nelson. Da verwundert dann gar nicht die Auswahl von 40 Miles of Bad Road. Im Anschluss an Albert Lees Version folgte Dune Eddys Original von 1959. Dune Eddy war gut 5 Jahre älter als Albert Lee, im Staat New York geboren, aber in Arizona aufgewachsen. Bereits 1955 produzierte Lee Hazelwood Dune Eddy als Teil des Duos Jimmy and Dune mit der Single Soda Fountain Girl. Das war dann aber wirklich noch Country Music mit Fiedel- und Steel-Gitarre und ganz ohne Eddys Twangy-Gitarre mit Echo. Dieser Stil wurde erstmals von Eddy und Lee Hazelwood Ende 1957 auf Movin' and Groovin' präsentiert. Darauf folgte dann 1958 Rebel Rouser und eröffnete den Reigen mehrerer Hits. Alle im ähnlichen Stil von Dune Eddy auf der Gitarre gespielt, so auch 40 Miles of Bad Road. Die nächsten beiden Aufnahmen liegen zeitlich noch weiter auseinander als im Falle von Albert Lee und Dune Eddy. 2018 spielten die beiden Virtuosen Tommy Emanuel und Jack Pearson Tittle Tattle ein. 1956 brachte der Stilist Chuck Berry Roll Over Beethoven auf Chess Records heraus. Thank you. thumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they rockin' in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven, I roll over Beethoven, I roll over Beethoven. Auf den Stilisten Chuck Berry folgen wiederum zwei sehr vielseitige Gitarristen, die sowohl auf der akustischen wie auch auf der elektrischen Gitarre zu Hause sind. Der bekanntere von beiden ist Julian Lage aus Kalifornien, Jahrgang 1987. Wir hören ihn auf der akustischen Western-Gitarre mit 40s aus dem Jahre 2014. Danach Georg Dubowski. Dubowski spielte 2022 die Miles Davis-Komposition Nardis mit dem Kontrabassisten Fritz Roppel ein. Das geschah in Essen und im Ruhrgebiet ist Georg Dubowski auch zu Hause. Er spielt hier einen Telecaster, der aber nicht ausschließlich nur die Single-Coil-Tonabnehmer hat, wie das die klassische Variante des Telecasters von Fender hatte, sondern eben auch noch einen Humbucker. Thank you. Nun folgt mal wieder ein Gesangstitel in Framats musikalisches Fundbüro, The Four Tops, Standing in the Shadows of Love, 1966 für das Motown Records Label in Detroit aufgenommen. Es folgt darauf die Instrumentalversion von Gitarristen David T. Walker, Standing in the Shadows of Love, 1967-68 von Walkers Debüt-LP. Standing in the Shadows of Love. So don't you leave me standing in the shadows of love. I'm getting ready for the heartache to come. Don't you see me standing in the shadows of love. Trying my best to get ready for the heartache to come. All alone I'm destined to be with misery, my only company. It may come today and it might come tomorrow. Es folgte auf zweimal Standing in the Shadows of Love die Instrumentalband The Shadows, die ich schon als Begleitband von Cliff Richard in dieser Sendung in einer früheren Folge zu Gast hatte, 1966, A Place in the Sun. Von der Komposition blieben wir dann in den 60er Jahren, A Taste of Honey. Die Gitarristin Molly Miller ist aber erst so um die 30. Ihre Vorbilder sind allerdings auch alle älteren Semesters, wie zum Beispiel Jimi Hendrix, Grant Green oder Sister Rosetta Tharpe. Einen Doktortitel hat Molly Miller ebenfalls, natürlich in der Musik, und sie unterrichtet am Los Angeles College of Music. Ihre Empfehlung an Rockgitarristen, die in den Jazz einsteigen wollen: Akkorde der Jazzstandards aus dem Reelbook lernen, diese dann als Drei- oder Viertonakkorde spielen und später dann als Arpeggien spielen. Vor allem sollte man als Rockgitarrist erstmal die Skalen und Tonleitern liegen lassen. Und zwar links. Ich glaube, um Musiktheorie hat sich der nächste Gitarrist kaum gekümmert. Clifford Gibson nahm 1929 Hard-Headed Blues auf. Ein nicht sehr bekannter, aber doch sehr interessanter Gitarrist und Sänger. Gefolgt von Earl Hooker, der ja schon häufig im Fundbüro war, The Leading Brand. A hard-headed woman, just like a bulldog without a chain. A hard-headed woman, just like a bulldog without a chain. They won't never listen to what you say, and that would leave your heart the same. I fooled with women till I lost everything I own. I have fooled with women till I lost everything I own. It was a married woman caused me to lose my home. A woman so deceitful, but she's so loving and kind. A woman so deceitful, but she's so loving and kind. You can pack up your trunk to move, but you will change your mind. A man tries to gamble, he expects to lose. When a dumb man tries to gamble, he expects to lose. When you got a hard-headed woman, you bound to have a blue. Thank you. nach Clifford Gibson aus den späten 20er Jahren und Earl Hooker aus den 60ern, sprang ich ins 21. Jahrhundert mit Johnny Hyland von 2004, Swinging the Strings, keine Ahnung, ob der formalen Unterricht an einem Music College genoss. Ich vermute eher nicht, da er nahezu blind ist und somit auch nicht vom Blatt spielen könnte. Es folgen nun der Gitarrist Kenny Vaughan, oder es folgt nun der Gitarrist Kenny Vaughan aus Oklahoma, der ist jetzt in Denver, Colorado ansässig. Ende der 60er Jahre hatte er Bill Frisell als Gitarrenlehrer. Das ist sehr gut gewesen, nehme ich mal an. Bekannt wurde Kenny Vaughan aber als langjähriges Bandmitglied der Fabulous Superlatives, der Begleitband des ehemaligen Johnny Cash und Lester Flatt-Musikers Marty Stewart. 2011 spielte Kenny Vaughan Mysterium ein. Zum Abschluss von Framats musikalisches Fundbüro, einer dieser Studiomusiker, die man schon oft gehört hatte, ohne den Namen zu kennen. Dennis Coffey spielte die rockige Gitarre auf Psychedelic Shack, Cloud Nine und Ball of Confusion von The Temptations und auf War von Edwin Starr konnte man ihn auch hören. Er war seit den späten 60er Jahren fester Bestandteil der Motown-Studioband The Funk Brothers. Ja, nun hören wir ihn zum Abschluss dieser Sendung mit Three Theme from Enter the Dragon aus dem Jahre 1973. Das war die Titelmelodie des letzten Bruce Lee-Films. Mein Name ist nicht Bruce Lee, sondern Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit und nun viel Spaß mit Dennis Coffey. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Thank you.